Ilja Petrowitsch«, versuchte der Schriftführer zu besänftigen, aber er hielt inne, um die rechte Zeit abzuwarten, denn den in Aufregung geratenen Leutnant konnte man nicht anders beruhigen als durch Festhalten der Arme, was er schon aus Erfahrung wusste. Die pompöse Dame jedoch begann zunächst bei diesem Donner und Blitz zu beben. Doch sonderbar, je zahlreicher und kräftiger die Schimpfworte fielen, umso liebenswürdiger wurde ihr Aussehen, umso bezaubernder wurde ihr Lächeln dem zornigen Leutnant gegenüber. Sie trippelte auf einem Fleck, knickste immer wieder und wartete voll Ungeduld, dass sie endlich auch zu Wort käme, was ihr schließlich auch gelang. »Gar keinen Lärm und keine Schlägerei gab's bei mir, Herr Hauptmann«, plapperte sie plötzlich los, so schnell, als schüttete man Erbsen aus, mit einem starken deutschen Akzent, aber doch fließend russisch. »Und gar keinen Skandal, gar keinen. Er kam schon betrunken hin und ich will alles erzählen, Herr Hauptmann, und ich bin nicht schuld. Ich habe ein anständiges Haus, Herr Hauptmann, und ein anständiger Ton ist bei mir, Herr Hauptmann, und ich mag keinen Skandal haben. Er aber kam ganz betrunken an und hat dann 3 Flaschen verlangt und dann hob er seine Füße und begann mit den Füßen auf dem Klavier zu spielen. Und das ziemt sich doch nicht in einem anständigen Hause. Und er hat das ganze Klavier zerschlagen und das sind doch keine Manieren. Und da habe ich es ihm gesagt. Er aber nahm eine Flasche und begann alle von hinten mit der Flasche zu stoßen. Und da habe ich den Hausmeister gerufen. Und als Karl kam, hat er Karl das Auge blau geschlagen und Henriette hat er auch ein Auge blau geschlagen und mich hat er 5-mal auf die Backe geschlagen. Und das ist nicht fein in einem anständigen Hause, Herr Hauptmann. Ich habe geschrien. Und er hat das Fenster nach dem Kanal hin geöffnet und hat wie ein Ferkel aus dem Fenster gequiekt. Das ist doch eine Schande. Wie kann man denn wie ein Ferkel aus dem Fenster quieken? Pfui, pfui, pfui. Und Karl hat ihn an seinem Frack vom Fenster weggezogen. Und das ist wahr, Herr Hauptmann, dass er ihm da seinen Rock zerrissen hat. Und da begann er zu schreien, dass man ihm 15 Rubel dafür zahlen müsse. Und ich selbst habe ihm 5 Rubel für seinen Rock bezahlt, Herr Hauptmann. Und das ist kein vornehmer Gast, Herr Hauptmann. Und er allein hat den Skandal gemacht. Ich werde, hat er gesagt, eine große Satire über sie schreiben und drucken lassen. Denn ich kann in allen Zeitungen über sie berichten. Also ein Zeitungsschreiber? Ja, Herr Hauptmann. Und welch ein unanständiger Gast, Herr Hauptmann. Wenn er in einem anständigen Hause... Nun, nun, nun, genug. Ich habe dir doch gesagt, habe dir doch schon immer gesagt, Ilja Petrowitsch, sagte von neuem der Schriftführer bedeutungsvoll. Der Leutnant blickte ihn schnell an und der andere nickte leicht mit dem Kopf.